Auch wenn er so wirkt, als würde er evangelische Religion in einer Grundschule im Sauerland unterrichten, nicht dennoch ein Mann. Hallo zusammen und willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Ich bin Gustavo. Unser heutiges Thema ist Hagen Grell und sein berühmtes Badezimmer-Video, eigentlich zweiter Teil von der Reihe. Das erste Teil wurde vor einem Jahr nach den Ereignissen in der Kölner Nacht produziert und war ziemlich erfolgreich im Netz, so dass es sogar von Oliver Kalkofe parodiert wurde. Und das zweite Teil erschien vor ein paar Wochen. Das Video ist tatsächlich angekommen. Ich würde gerne das uns kurz zusammen anschauen und was dazu sagen. Ein Jahr haben unsere Freunde, die NAFRIs, die nordafrikanischen Intensivstraftäter, wie die Polizei sie endlich richtig benennt, so richtig viel Mut gefasst. Mit den dummen Deutschen kann man es hier machen, Alter. Oh ja, bitte bereichere mich kulturell. Leute, es reicht. Ey, Alter, kommst du mir jetzt doof oder was? Deutschland gehört mir und meinen Freunden, Alter, ja? Nein! Und stellt euch doch mal vor, kommt heute auf mich so ein kleiner Nordafrikaner zu und will einen auf große Lippen machen. Hallo? 1,70 Meter, naja, vielleicht eher so, 70 Kilo schwer und kommt auf mich zu mit, ey, was guckst du mich an? Alter, du kannst froh sein, dass ich dich vorher nicht gesehen hatte. Macht einen auf große Lippe, kommt so auf mich zu, sieht, dass ich kein typischer winselnder Deutscher bin und geht so an mir vorbei. Darum, liebe guten Menschen und Patrioten, lasst uns alle die Hände reichen und Kumbaya singen und den NAFRIs beibringen, dass sie in Deutschland nur Gäste und nicht die Hausherren sind. Wenn man ihn einmal genug reizt, dann schlägt der Deutsche zu. Und wo der Deutsche einmal hinschlägt, dort wächst kein Gras mehr. Ich habe in unseren früheren Videos auch das Problem der linken Satire thematisiert, so dass dieses ganze Trump-Bashing und AfD-Bashing nicht mehr lustig ist und nicht mehr funktioniert. Hier sehen wir einen Versuch zumindest der rechten Satire, die meiner Meinung nach genauso misslungen ist. Mein Problem ist, na, bei diesem Video sozusagen, das ist handwerklich nicht gut gemacht. Ich verstehe, es ist Satire, satirisch. Ich finde es immer lustig, dass es immer in Deutschland so explizit, so mit so riesigen Buchstaben stehen sollte. Satire, als ob die deutschen Zuschauer so blöd sind, dass sie ohne diese Anmerkung das nicht verstehen würden. Aber handwerklich ist trotzdem so auch für Satire schlecht und das ist null lustig, wirklich absolut null lustig. Was ist diese Hulk-Figur? Ich weiß nicht, manche Schnitte, ich verstehe nicht, ob sie wirklich so absichtlich schlecht gemeint wurde und gedacht wurden. Oder ist das wirklich ein bisschen unprofessionell ist? Ich finde es absolut peinlich, wirklich. Das Wort peinlich ist das Passende. Gut, ich teile die Auffassung in Bezug auf das Handwerkliche, aber mir geht es mehr um den Inhalt. Warum? Es geht um einen Mangel an Männlichkeit bei den deutschen Männern. Es geht darum, dass dadurch durch die Gegebenheiten, die sich in letzter Zeit ergeben haben, sprich den Import von nordafrikanischen Machos oder NAFRIs, der deutsche Mann sozusagen im Alltag verdrängt wird durch das Imponiergehabe und faktisch verteidigungslos aufgrund der Verweichlichung, die sich durch Gutmenschentum ergeben hat, diesem Phänomen gegenübersteht. Nun müssen wir uns überlegen, und ich finde, Hagen hat das auf den Punkt gebracht, wie wir entgegenwirken. Nee, ich meine, was heißt entgegenwirken? Es ist, sollen alle so irgendwie, alle Männer super brutal werden, irgendwie Sport machen, so Boxen, oder was wird vorgeschlagen? Ja, aber er geht, glaube ich, mit gutem Beispiel voran. Er ist in seinem Badezimmer in Unterhemd und zeigt zumindest Ansätze, männlicher werden zu wollen, beziehungsweise er geht davon aus, dass es bereits ist. Für mich wirkt es eher so, Hagen Grell ist in diesem Video so eine Karikatur von einem deutschen Mann, der tatsächlich versucht, auf männlich zu machen. Nur so kann ich das lustig finden. Im Grunde genommen ist er ein Mann. es geht jetzt darum, wie gehen wir mit der Männlichkeit rum. Das heißt also, ist der die Karikatur eines durch Feminismus und Gutmenschentum zum Waschlappen degradierten humanoiden männlichen Geschlechts? Oder ist der im Grunde genommen jemand, der auch wenn er so wirkt, als würde er evangelische Religion in einer Grundschule im Sauerland unterrichten, nicht dennoch ein Mann? Der mitunter auch angedeutet hat, ich weiß nicht, wie das tatsächlich für ihn ausgehen würde, mit brachialer Gewalt auf diese Machos notfalls reagieren würde, falls er in die Situation käme. Es wird kein Gras dort, wo dann der erboste, widerstarkte deutsche Mann. Wo Hulk sozusagen dann wieder. Ja, widerstarkte deutsche Mann, wieder seine Männlichkeit wieder aufrufende deutsche Mann letztlich zurückschlägt in Anbetracht im Rahmen dieses Verdrängungskampfs, der durch diese Invasoren initiiert worden ist, wird dann im Nachhinein bildlich gesprochen kein Gras mehr wachsen. Ich gehe davon aus, es gibt auch eine historische Analogie. Aber das, gut. Glaubst du tatsächlich, dass Hagen Grell mit Gewalt jetzt irgendwie auf den Straßen rumlaufen würde? Ich denke, er hat angedeutet, dass er keinen Spaß da auch versteht. Also ich glaube, er würde sich physisch auf jeden Fall wirklich brutal zur Wehr setzen, wenn es darum geht, seine deutsche Männlichkeit unter Beweis zu stellen, vor allem in Bezug auch auf diese Nafris. Aber sind sie männlich wirklich? Ich sehe einige auf den Straßen. Für mich wirken sie überhaupt nicht männlich. Ich kenne keine Frau, die sagt, wow, was für Männer, so wirklich. Es ist Ryan Gosling ist. Ja, er hat ja auch angedeutet, dass viele Nafris ja härter wirken wollen, als sie tatsächlich sind. Wirkt es nicht so, dass Hagen Grell tatsächlich ein bisschen wie Nafri sein will? Sozusagen, er sieht Nafri als Beispiel von der Männlichkeit? Nein. Nafri, nein. Denn er ist ein tatsächlicher Mann. Der durchschnittliche Nafri ist ein Poser. Okay, und fühlst du dich jetzt männlicher nach diesem Video als davor? Ja, nein, also ich durch das Video von Hagen denke ich, dass ich härter daran arbeiten muss, auch der Einwirkung des Gutmenschentums und des Feminismus entgegenzuwirken, dahingehend, dass ich stärker an meine Männlichkeit arbeiten muss. Übrigens macht Hagen Grell Crowdfunding, finanziert damit seinen YouTube-Kanal, damit er weiter solche Videos machen könnte. Vielleicht ist auch so eine Option für dich, für deine Männlichkeit. Definitiv. Ich werde jetzt auch direkt zum Bankschalter gehen. Online-Banking ist was für Gutmenschen. Denn wie kann ich beim Online-Banking meine Männlichkeit beweisen? Am Bankautomaten kann ich das. Ich kann da meinen Besitz schützen. Ich kann dann auch mit wirklich bedeutend bösen Blicken umherschauen. Keiner möge mir zu nahe kommen oder auch nur mit den Gedanken spielen, tatsächlich mich meine Ressourcen zu berauben. Aber was denkt ihr? Fühlt ihr euch auch wie Gustavo jetzt viel männlicher? Ja, so bitte nicht vergessen, unten in den Kommentaren auch schildern, wie ihr eure Männlichkeit wahrnehmt und inwiefern Hagen euch helfen konnte, eure Männlichkeit wiederzuentdecken. Schreibt in die Kommentare. Ciao. Ciao.